Kundgabe 6007. Empfangen durch Bertha Dudder am 21.07.1954. Entwicklung der Seele zur Höhe. Die geistige Beschaffenheit der Seele stets mehr zu erhöhen, wird euch nur möglich sein unter Einsatz eurer ganzen Willenskraft, weil der Gegner Gottes alles tut, um euch daran zu hindern, euer Wille aber ihm Schranken setzen kann, so dieser zu Gott gerichtet ist. Solange ihr Menschen also Gott als erstes anstrebt, solange euer Ziel Gott ist und bleibt, ist also auch euer Wille zu Gott gerichtet. Und dieser setzt Schranken und verwehrt dem Gegner den Zutritt. Und dann schreitet auch immer die Seele zur Höhe. Denn wohin ihr Wille gerichtet ist, von dort wird sie auch gezogen. Darum wird es zumeist nur ein Hinauf oder Hinab geben. Selten nur wird eine Seele auf gleicher Stufe verharren. Und zwar dann, wenn sie völlig gleichgültig ist, wenn sie sich kein festes Ziel setzt, wenn sie durch ihren Lebenswandel wohl dem Gegner wehrt, aber auch nach oben keine rechte Bindung hat, weil sie nicht glaubt, weil sie der Welt noch ihre Blicke zuwendet, ohne jedoch völlig ihr Sklave zu sein. Diese Menschen nun werden von beiden Kräften, positiven und negativen Kräften, beeinflusst, weil beide sie gewinnen möchten. Und so werden auch die gleichgültigen Menschen einmal an einer Wegkreuzung anlangen und nicht wissen, nach welcher Richtung sie sich wenden sollen. Hinauf und hinab gehen die Wege, und die Seele wird sich entscheiden müssen. Der Wille wird tätig werden, und es ist gut, wenn diese Entscheidungsstunde bei Zeiten kommt, wenn dem Menschen noch so viel Zeit bleibt, dass er noch weite Strecken zurücklegen kann, um das Ziel erreichen zu können vor seinem Lebensende. Es ist gut, wenn die Wegkreuzung nicht erst am Ende erreicht wird, wenngleich eine rechte Entscheidung dann auch noch ein Plus bedeutet für die Seele, doch keinen übergroßen Reifegrad ihr eintragen kann für die Stunde des Todes. Die Seele muss ständig aufwärts schreiten, denn der Weg zur Vollendung ist weit. Jede verlorene Stunde aber ist für die Seele ein Manko, das schwer auszugleichen ist im jenseitigen Reich, das nirgends leichter als auf Erden behoben werden kann bei rechter Richtung des Willens, bei rechter Einstellung zu Gott. Denn dann zieht Gott die Seele sicher zur Höhe, dann gibt er selbst der Seele die Kraft, aufwärts zu steigen, und sie erreicht auch sicher das Ziel, die Vereinigung mit dem, den ihr Wille anstrebt, mit dem Schöpfer und Vater von Ewigkeit, dessen Kind sie nur werden kann, solange sie auf Erden lebt. Amen.